das Denken, der Unmut zerstört. Der ewige Gedanke, der nur mir allein gehört. Niemand kann mir das nehmen, mein Leben, meine Lieder. Wenn man mich verjagt, komme ich wieder. Nicht mein Gedanke gegen Sinnlosigkeit, die innere Schranke.